Hadith Nummer 73. Abdullah ibn Mas'ud berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wünscht euch niemals, wie andere zu sein, außer in zwei Fällen. Wie ein Mann, dem Allah ein Vermögen gegeben hat, das von ihm in einer rechtschaffenen Weise eingesetzt wurde. Und wie ein Mann, dem Allah Weisheit gegeben hat und er ihr gemäß handelt und damit andere Menschen lehrt.